Damen und Herren, wir wissen letztlich nicht sehr viel Genaues über diesen Krieg und dieser Zustand hält nun schon fast seit 3 Wochen an. Eine Zeitung druckt jeden Tag unter dem Stichwort Militärzensur den Satz, die Berichterstattung vom Golf ist von starken Zensureinschränkungen betroffen. So hat einer unserer Kollegen dieses Propagandastück heute Nacht aus Radio Bagdad aufgefangen. Kommandozentrum an alle revolutionären Zellen. Schlagt zu gegen die Interessen aller Länder, die Irak attackieren. Bekämpft sie in ihren Verstecken, wo immer ihr auch seid, Brüder im Kampf. Schlagt zu gegen die Länder der Aggression, spart keines der Länder aus, die sich gegen die arabische und islamische Nation verschworen haben. Gott ist groß, Allahu Akbar. Also kein Aufgeben von Saddam Hussein. Andererseits hat der Chefkommandant der US-Streitkräfte am Golf gesagt, dass Saddam Hussein nach seiner Einschätzung kurz davor stehe, eine schwere strategische Schlappe einzustecken. Dennoch glaube Schwarzkopf, dass der irakische Diktator nicht aufgeben werde. Gleichzeitig weckt bei uns die Furcht vor irakischen Terroranschlägen. Krieg am Golf, auch ein Krieg der Radiosender im Äther. Mal von Störsendern überlagert, mal von Sendern des Widerstands gegen das Regime von Saddam Hussein. Immer wieder werden die Frequenzen bei Radio Bagdad gewechselt, mal verstummt der Sender ganz. Ist er präsent, hört sich das so an. Allah ist groß und immer wieder der Aufruf zum Krieg. Wann endlich lässt man mal den lieben Gott aus dem Spiel, finde ich, und das gilt für beide Seiten. Seit gestern auch verschlüsselte Botschaften wie von Majub an Muda Salim, zögert nicht etwas zu unternehmen. Oder von Hauptquartier an Urwa, dies ist euer Tag. Und immer wieder der Aufruf an revolutionäre Zellen zum Kampf gegen die Feinde des Irak und des Islam. Ali Sadr Sadeh. Gibt der Bank diese Meldung weiter? Ahmad soll sich melden. Mit solchen verschlüsselten Botschaften strahlte Radio Bagdad heute Nacht eine Sendung, die sich offensichtlich an bestimmten Gruppen im Ausland richtete. Die Vorboten der palästinensischen Revolution sollten die Interessen der USA und ihrer Verbündeten überall angreifen, so Radio Bagdad. Der Sender berichtete heute Morgen, dass die Verteilung aller Ölprodukte an Bevölkerung von heute an eingestellt wird. Vor 2 Wochen war die Benzinausgabe rationiert worden, doch die heutige Entscheidung bezieht sich auch auf Petroleum und Diesel und zeigt, dass die Ölanlagen Iraks durch die Bombenangriffe der Alliierten zum großen Teil zerstört worden sind. Inzwischen melden die alliierten Streitkräfte, dass sie heute Vormittag die irakische Produktionsstätten für chemische Waffen wieder bombardiert hätten. Auch die Artillerie der Elitetruppe der Republikanischen Garde war das Ziel des Schlachtschiffes USS Missouri. Nach Augenzeugen waren auch die irakischen Städte Basra, Abul Qasib und Zorbatiyya an der Grenze zum Iran unter heftigen Bombardierungen der Alliierten. Die Erschütterungen waren auf der iranischen Seite zu spüren. In 40 Kilometer entfernten iranischen Städte Abadan, Khorramshahr und Sharamche gingen sogar Scheiben zu Bruch. Auch die diplomatischen Aktivitäten zur Einstellung der Feindseligkeiten geht weiter. Unterdessen wird der sowjetische Vizeaußenminister Alexander Bologonow in Teheran erwartet, um demonstrativ die Vermittlungsversuche Teherans zu unterstützen. Nach Meinung der Experten fürchtet die Sowjetunion, dass der Krieg am Persischen Golf außer Kontrolle geraten könnte. Deshalb hat das Moskauer Außenministerium gestern im Gegensatz zu Washington die Initiative Teherans offiziell begrüßt. Alexander Bologonow wird in Teheran vermutlich auch mit den Vertretern Iraks sprechen. Inzwischen hat der iranische Staatspräsident Rafsanjani in einem Telefongespräch mit seinem türkischen Kollegen Özal seine Sorge über die Angriffe auf die irakische Wohngebiete mitgeteilt. Doch die Aussichten für eine Feuerpause scheinen momentan nicht groß zu sein. Denn politisch sind die Fronten weiterhin unverrückbar und militärisch melden sowohl Irak als auch die USA die Bereitschaft, ihre Truppen schon jetzt einen Landkrieg beginnen zu können. Sind es Befehle an irakische Terrorgruppen zu weltweitem Terror oder ist es psychologische Kriegführung? Vor allem in Großbritannien werden diese Drohungen sehr ernst genommen. Uwe Kröger schildert aus London, wie die Funkbotschaften aus Bagdad bewertet werden. Macho, ruft Ayman, wir warten darauf, euch zu hören. Zögert nicht, der Herr ist mit euch. Ruf von Majub an 301, Meldung bei der Bank. Ahmad an Kutebin. Seit rund 20 Stunden sendet Radio Bagdad in arabischer Sprache Botschaften dieser Art, erstmals seit Beginn des Krieges. Marschbefehle an Terrorzellen im Westen. Aufgezeichnet werden die Sendungen aus Bagdad im Nahen Osten, ausgewertet aber werden sie hier vom Abhördienst der BBC in Caversham, unweit Londons. Hier werden Sendungen aus aller Welt analysiert. Ob Wahrheit oder Irreführung, aufschlussreich ist immer, was elektronisch verbreitet wird. Das ist das Motto der Abhörer. Vor dem Krieg, sagt Adam Raphael von der BBC, gab es ähnliche Botschaften auf der von Bagdad aus sendenden Stimme der PLO. Diese Botschaften waren an Palästinenser und andere Aktivisten in ihren Einsatzgebieten gerichtet und schienen direkte Richtlinien an Terroristen zu sein. Ganz neu sind die neuen Botschaften nicht. It was actually addressed to Palestinian terrorists and being some sort of guidance, but it wasn't new. Die heutigen Aufrufe Radio Bagdads an alle, so heißt es, revolutionären Zellen, Terroranschläge gegen die Feinde Saddam Husseins zu starten, ernst gemeint? The other possibility is that these messages are. Es kann sich dabei auch lediglich um Akte psychologischer Kriegführung handeln, sagt Terrorforscher Professor Guttridge. Das Ziel dabei wäre, die Bevölkerung im Westen in Angst und Verwirrung zu versetzen. Unweit eines amerikanischen Marinestützpunktes in Virginia wurden gestern nahe einer chemischen Fabrik 6 Bomben sichergestellt und später auf einem Friedhof durch Sprengung unschädlich gemacht. In Athen und Paris war es zu Anschlägen auf amerikanische und britische Einrichtungen gekommen. Zunächst also nach Washington. Das Schwert ist die Achse der Welt, sagte General de Gaulle und meinte damit beileibe nicht, dass Kriegführen das Hobby der Mächtigen sei. Er hasste den Krieg, weil er ihn kannte. Aber er hasste auch die Rechtlosigkeit, die Tyrannei, und gegen sie setzte er die Gewalt des Rechtsstaates. Auch dem amerikanischen Präsidenten Bush darf man die oft geäußerte Abscheu vor dem Krieg abnehmen. Er hat vieles versucht, alles, wie es in Washington heißt. Deshalb hält er nichts von diplomatischen Initiativen, die dem Diktator in Bagdad Auswege eröffnen könnten, doch noch die Beute Kuwait zu behalten oder und ungeschoren davonzukommen. Es gebe 12 UN-Resolutionen, das sei Richtschnur des Handelns der Alliierten. In einer Pressekonferenz am späten Nachmittag bekräftigte Bush die Haltung der USA. Aus Washington, Joachim Lenz. Der Präsident gab sich optimistisch für die Zeit nach dem Golfkrieg. Die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen werden dann mit gestärkter Glaubwürdigkeit dastehen, sagte George Bush. Noch allerdings dauert der Krieg an. I have asked Dick Cheney, the Secretary of Defense, and General Powell to travel to Saudi Arabia late this week to get a first-hand status report. Er habe seinen Verteidigungsminister und seinen Generalstabschef gebeten, noch in dieser Woche in den Golf zu reisen, um dort aus erster Hand den Stand der Dinge zu erkunden. Bedeutet diese Entsendung, dass eine Entscheidung für den Bodenkrieg bevorsteht? No, it doesn't signal that. Nein, das bedeutet es nicht. Aber fühlt der amerikanische Präsident nicht den Druck, den Krieg rasch entscheiden zu müssen, angesichts der jüngsten Antikriegsdemonstrationen in Marokko etwa, dass ein Truppenkontingent in die Anti-Saddam-Allianz entsandt hat? No, it doesn't, because what we overlook when we see the demonstrations on the television is the fact that there's strong support in many Arab countries. Nein, wir übersehen angesichts dieser Demonstrationen, dass in vielen arabischen Staaten eine starke Unterstützung für den Golfkrieg besteht. Insofern will Bush keinen Entscheidungsdruck einräumen. Ganz von ungefähr kommt die Golfreise seiner militärischen Chefberater aber gewiss auch nicht. Der Krieg verlaufe zufriedenstellend nach Fahrplan, sagte Bush. Nachdem von verschiedenen Seiten eine zunehmende Zahl ziviler Opfer der Luftangriffe im Irak berichtet wird, erklärte Bush, die Luftstreitkräfte der Allianz geben sich jede erdenkliche Mühe, zivile Opfer zu vermeiden und religiöse Stätten zu schonen. Dabei werde es bleiben, auch wenn Saddam mittlerweile dazu übergegangen sei, militärische Installationen beispielsweise in Schulgebäuden unterzubringen. We do not seek Iraq's destruction, nor do we seek to punish the Iraqi people for the decisions and policies of their leaders. Unser Ziel ist nicht die Zerstörung Iraks, noch wollen wir das irakische Volk bestrafen für die Entscheidungen seiner Führung. Könnte der Präsident es ertragen, wenn Saddam Hussein den Krieg politisch und physisch überlebt? Now, would I weep? Would I mourn if somehow Saddam Hussein did not remain? No, there will be no sorrow if he's not there. Weinen? Trauern, wenn Saddam nicht mehr ist? Nein, um Saddam würde es ihm nicht leid tun. Zum iranischen Unterfangen, einen Waffenstillstand zu ermöglichen, meint Bush, er könne darin keinen besonderen Vorschlag erkennen. Erst wenn der Irak die Bedingungen der 12 UNO-Resolutionen erfülle, sei ein Waffenstillstand möglich. Credible, visible, totally convincing withdrawal. There would be other things that I will not state here that I would want to see happen. That would mean immediate supervision of the withdrawal. It would mean a return of the legitimate government right away. Ein glaubhafter, sichtbarer, total überzeugender Abzug aus Kuwait unter unverzüglicher Beaufsichtigung und sofortiger Rückkehr der legitimen Regierung Kuwaits gehören neben anderen Dingen dazu, sagte Bush. Und er fügte hinzu, no trust, no concession. Die Zeit für Vertrauen und Zugeständnisse ist vorüber. Washington zeigt sich also überaus skeptisch gegenüber den diplomatischen Initiativen Teherans, skeptischer jedenfalls als Paris und Ankara, die die Initiative des irakischen Nachbarn begrüßten. Dass Teheran seine geografische Position auch politisch nutzen will, liegt auf der Hand. Auch im Fall der inzwischen mehr als 100 irakischen Flugzeuge, die in Iran Zuflucht vor dem Krieg gefunden haben, verfolgt Teheran eine eigenwillige Linie. Nach zuverlässigen Informationen aus der iranischen Hauptstadt neigt die iranische Führung mittlerweile dazu, die Flugzeuge auch nach dem Krieg nicht zurückzugeben, wenigstens nicht alle. Und man habe deshalb Syrien gebeten, Fachleute für die Ausbildung von Piloten nach Teheran zu schicken. Syrien verfügt nämlich ebenfalls über moderne sowjetische Kampfflugzeuge und hat sich mit Teheran schon während des ersten Golfkriegs recht gut verstanden. Von einem Positionswechsel Irans kann jedenfalls zurzeit keine Rede sein. Über die komplizierten Gedankengänge in Iran nun ein Bericht aus Teheran von Ali Sadrazadeh. Eine Parteinahme zugunsten einer der Kriegsseiten ist Selbstmord, so der iranische Staatspräsident Rafsanjani kurz nach dem Ausbruch des Golfkrieges. Die Mahnung des Pragmatikers richtete sich an jene Abgeordnete des iranischen Parlaments, die den Kampf gegen die USA für vordringlicher halten als die Erinnerung an den achtjährigen Krieg mit dem Irak. Doch die Radikalen müssten einsehen, dass innerhalb der iranischen Bevölkerung keine Bereitschaft vorhanden ist, auf der Seite des Irak in einem neuen Krieg verwickelt zu werden. Noch stehen an vielen Häuserwänden Parolen aus der Zeit des iranisch-irakischen Krieges wie Saddam Hussein hat keinen anderen Ausweg als Selbstmord oder ein Frieden mit Saddam Hussein kommt Gotteslästerung gleich. Und da, wo die Parolen gegen Saddam Hussein entfernt worden sind, existieren sie noch in den Köpfen der Menschen. So ist die pragmatische Politik der iranischen Regierung ein Ergebnis dieser Erkenntnis, dass die überwiegende Mehrheit, ja die gesamte iranische Bevölkerung, den Krieg, der Saddam Hussein gegen Iran vom Zaune brach, noch nicht vergessen hat. Doch auch eine Parteinahme zugunsten der Alliierten, an deren Spitze die USA agieren, ist aus ideologischen, politischen und historischen Gründen nicht vorstellbar. So ergibt sich diese schmale Gratwanderung, die die Islamische Republik derzeit vollzieht. Und das ist Einhaltung der strikten Neutralität, obwohl sich der Krieg vor der Haustür tobt und obwohl Saddam Hussein mit der Entsendung seiner Kampfflugzeuge nicht nur diese Neutralität in Gefahr brachte, sondern auch einige Verwirrung stiftet. Dass Teheran sich bereit erklärte, einen Teil der Militärmaschinerie Saddam Husseins für die irakische Nachkriegszeit zu bewahren, hat auch mit iranischen Interessen zu tun. Teheran ist strikt gegen eine Teilung des Irak, denn dann wird die Türkei den Norden Iraks einverleiben, eine Befürchtung, die angesichts der Ambitionen Ankaras nicht von der Hand zu weisen ist. Eine Vormachtstellung Türkeis in der Region passt aber keineswegs im Konzept der Teheraner Regierung für die Nachkriegszeit. So lässt sich die Bemühungen Teherans verstehen, warum man eine sofortige Feuerpause erreichen will. Nachdem nun der große Teil der Militärmaschinerie Saddam Husseins zerstört worden ist, kann der Iran die alte Position einnehmen und als die starke Macht am Golf agieren, so die Visionen der Islamischen Republik für die Zeit danach. Auf dem Gefechtsfeld selbst gab es heute keine wesentlichen Verschiebungen. Offenbar bereitet man sich auf beiden Seiten auf ausgedehntere Bodenkämpfe vor. Ulrich Tilgner in Amman, ist das die Ruhe vor dem Sturm im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, Herr Leminski, auf der einen Seite ist das richtig, aber es gab ja ein Gefecht, das große politische Bedeutung gehabt hat. Durch einen Angriff auf Stellungen syrischer Soldaten hat Irak die Beteiligung Syriens am Kuwaitkrieg ausgelöst. Offiziere der Alliierten erklärten am Abend, 30 irakische Soldaten seien auf saudi-arabisches Territorium vorgerückt und hätten eine syrische Stellung überrannt. Erst danach sei der Angriff von syrischen Artillerieeinheiten zurückgeschlagen worden. Der saudi-arabische Außenminister Prinz Saud al-Faisal ist bereits in Damaskus. Er trifft dort den syrischen Präsidenten Hafez al-Assad. Offensichtlich beredet man die Situation, denn das ist ja doch eine Wende. Mit den syrischen Soldaten haben erstmals Truppen, die nicht von der arabischen Halbinsel stammen, in den Kuwaitkrieg eingegriffen. Ansonsten hat es ja heute einen erneuten Angriff des US-Schlachtschiffes Missouri gegeben. Eine Artilleriestellung des Iraks wurde beschossen und auch eine Radarstellung wurden zerstört. An der kuwaitisch-saudi-arabischen Grenze hat es vorher Artillerieduelle gegeben. Und dann, und damit kommt man eigentlich zu dem Alltag, gab es erneut die Luftangriffe. Der Irak hat ja erklärt, dass in den vergangenen 24 Stunden 391 Einsätze der Alliierten geflogen worden sind. So viel hatte der Irak eigentlich noch niemals gemeldet. Das ist sicherlich eine Vorbereitung auf einen möglichen Landangriff. Aber ich glaube, der wird noch nicht sehr schnell kommen. Die Luftangriffe werden erst einmal das Kriegsgeschehen weiter bestimmen. Die Beziehungen zwischen Amman und Washington sind durch die Bombardierung jordanischer Laster nachhaltig gestört. Gibt es gesicherte Erkenntnisse darüber, ob das Embargo wirklich unterlaufen wurde? Herr Leminski, es ist so, dass die 300 Öllastwagen, die seit Jahren aus dem Irak Öl nach Jordanien transportieren, natürlich in gewisser Weise die Sanktionen ausgehöhlt haben, aber die Kommission der UN, die Sanktionen überprüft hat, hat im Grunde ein Auge zugedrückt. Man hatte diesen Transport weiter aufrechterhalten, weil für Jordanien eigentlich keine andere Alternative bestand. Und die Jordanier sind jetzt sehr aufgebracht, weil sie sagen, die USA hätten das immer gewusst, dass diese Transporte laufen. Jetzt seien Lastwagen gezielt angegriffen worden. Es sollen ja 8 Menschen bereits getötet worden sein, Lastwagenfahrer, und 36 Tankwagen zerstört worden sein auf der irakischen Seite der Grenze. Man hat gegen diese Angriffe bei den USA protestiert. Der UN-Generalsekretär hat sich ja bereits eingeschaltet und die anti-amerikanische Stimmung wächst hier. Herr Tilgner, letzte Frage. Die PLO hat im Südlibanon offensichtlich eine zweite Front eröffnet. Besteht die Möglichkeit, dass die Funken auf Jordanien überschlagen? Ich glaube nicht. Es ist ja so, dass die PLO im Grunde gespalten ist über das, was im Südlibanon passiert. Ein Vertreter von Yasser Arafat, dem PLO-Vorsitzenden, hatte vor etwa 2 Wochen gesagt, wir greifen jetzt an. Daraufhin hatte die PLO-Führung in Tunis das sofort dementiert. Man hatte gesagt, dieser Mann sei nicht autorisiert, das zu sagen. Es hat Angriffe gegeben, es hat heute einen israelischen Vergeltungsschlag gegeben. Aber ich glaube nicht, dass diese Situation auf Jordanien übergreifen kann. Es gibt hier eine große Beunruhigung, eine große Sympathie für den Irak, aber im Grunde nicht die Bereitschaft, aktiv am Krieg teilzunehmen. Besten Dank, Ulrich Tilgner in Amman. Viel gehört hat man von Solidaritätskundgebungen für Saddam Hussein im muslimischen Nordafrika, auch im Sudan oder in Pakistan und natürlich von Seiten der PLO. Wenig allerdings ist zu vernehmen über die Haltung der Muslims in der Sowjetunion. Das lange Jahre gepflegte Image Moskaus, ein treuer Anwalt der Araber zu sein, hat durch den Krieg in Afghanistan und die Ausreise zehntausender sowjetischer Juden nach Israel an Glaubwürdigkeit verloren. Die Islamischen Republiken in der Sowjetunion und der Golfkonflikt. Anmerkungen von Alexander Ra und Miodrag Soric. Bis zuletzt, so der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow, habe er versucht, einen militärischen Konflikt zwischen den Alliierten und dem Irak zu verhindern. Wie alle diplomatischen Bemühungen um einen Rückzug aus Kuwait, war auch der von Moskau letztlich erfolglos. Politisch unterstützt der Kreml die Haltung der USA und ihrer Verbündeten. Militärisch hält sich jedoch die östliche Großmacht zurück. Mit wem sympathisiert die sowjetische Bevölkerung im Golfkrieg? Dazu der in München lebende Osteuropa-Experte Alexander Ra. Zu meiner Meinung nach sympathisiert die breite Öffentlichkeit in der Sowjetunion mit den USA und den Alliierten gegen Hussein. Laut Umfrage der Nachrichtenagentur Interfax, die in 30 sowjetischen Städten und 17 Dörfern durchgeführt worden ist, haben sich 63% der Befragten für eine Unterstützung der Alliierten ausgesprochen und nur 8% für die Unterstützung von Irak und Saddam Husseins Politik. Dass ein Großteil der muslimischen Bevölkerung der UdSSR auf Seiten von Saddam Hussein ist, dürfte nicht weiter verwunderlich sein. Noch einmal Alexander Ra. Der Islam ist seit Perestroika in der Sowjetunion angefangen hat, auf dem Vormarsch. Auf jeden Fall in Usbekistan, Kirgisien, Tadschikistan, Turkmenistan, auch in Aserbaidschan. Und man hört dort schon von pro-irakischen Demonstrationen. Laut Meldungen aus diesem Gebiet haben sich die mohammedanischen Extremisten und die islamischen Fundamentalisten für Hussein ausgesprochen, den sie als neuen Khomeini, also einen neuen Retter des Islams oder des islamischen Glaubens sehen. Die Parteinahme für Saddam Hussein muss im Zusammenhang mit dem religiösen und nationalen Wiedererwachen der Muslime gesehen werden. Wenn Turkmenien ein unabhängiger Staat wäre, so würden wir unsere Solidarität mit dem Irak auch aktiv zeigen, sagte unlängst der Führer der religiösen Vereinigung Sunna, Ishinkuli Mejidov. So aber bliebe ihm nichts anderes übrig, als an den Präsidenten Michail Gorbatschow zu appellieren, dem irakischen Volk zu helfen. Zum Golfkonflikt sagte unlängst Rizo Ali Ojiev, Parlamentsabgeordneter aus Tadschikistan, dass auch jene Muslime in der Sowjetunion, die gegen Hussein seien, noch lange nicht auf der Seite der Alliierten stünden. Sie misstrauten den Motiven der Alliierten, die mit Waffengewalt gegen ihre Glaubensbrüder im Irak vorgingen. Denn am Ende wissen viele Muslime in der UdSSR nicht, wem sie am ehesten Glauben schenken sollen. Über den Verlauf des Golfkrieges informieren neben den sowjetischen, irakischen und türkischen Rundfunkstationen auch saudi-arabische und iranische Radiosender. Der religiöse Eifer Saddam Husseins ist vielen Muslimen von Aserbaidschan bis Kirgisien verdächtig. Bezeichnet sich der irakische Despot doch auch als Sozialist. Morgen geht der Golfkrieg nun mittlerweile in die vierte Woche. Seit einigen Tagen gibt es eigentlich immer die gleichen Meldungsüberschriften. Die Alliierten haben die massiven Luftangriffe auf den Irak und auf Kuwait fortgesetzt. Eine Zusammenfassung dessen, was an diesem Mittag aktuell ist, von Marcel Pott. Das amerikanische Schlachtschiff Missouri hat heute den Beschuss irakischer Positionen in Kuwait fortgesetzt, um dort befindliche Bunkeranlagen zu zerstören, in denen Luftabwehrsysteme versteckt sind. In Vorbereitung einer möglichen Landoffensive fliegt die alliierte Luftwaffe darüber hinaus permanent Einsätze gegen Stellungen der irakischen Präsidentschaftsgarden sowie gegen die Kommandoquartiere dieser Elitetruppen von Saddam Hussein. Das Schlachtschiff Missouri stammt noch aus dem Zweiten Weltkrieg und verfügt über Mammutkanonen, die 900 Kilogramm schwere Geschosse abfeuern können. Aus amerikanischen Armeekreisen an der Front zum besetzten Kuwait verlautete unterdessen, ein kürzlich übergelaufener irakischer Offizier habe angeblich die Meinung geäußert, wenn Saddam Hussein getötet werde, dann wäre der Krieg sofort vorbei. Insgesamt 6 irakische Soldaten sind seit Dienstag desertiert und haben sich den amerikanischen Truppen ausgeliefert. In Damaskus wurde bekannt, dass Syrien und Saudi-Arabien neben Ägypten die wichtigsten arabischen Partner der USA in der anti-irakischen Allianz ein Koordinierungskomitee gebildet haben, um ihre zwischenstaatliche Zusammenarbeit zu verbessern. Die Vereinbarung bedeutet einen wesentlichen Fortschritt in den bilateralen Beziehungen zwischen dem erzkonservativen Königreich und dem gemeinhin als radikal eingestuften Syrien, das im irakisch-iranischen Krieg den nicht-arabischen Iran unterstützt hatte, während Saudi-Arabien aus Furcht vor einem Übergreifen der islamischen Revolution auf die arabischen Golfstaaten die Partei des heutigen Kriegsgegners Irak eingenommen hatte. Marcel Pott war das aus Amman. Man ist also bereit zur Bodenoffensive, was die Alliierten angeht. Aber wann sie beginnen wird, die Offensive, das ist weitgehend unklar. Zunächst einmal wird ja der US-Verteidigungsminister in Saudi-Arabien erwartet. Wie sie aussehen könnte, die Bodenoffensive der Alliierten, das fasst Willi Stoll zusammen. Wann die Landoffensive gestartet wird, darüber lässt sich nicht einmal fundiert spekulieren. Über den möglichen Ablauf aber lässt sich einiges erkennen. Da ist einmal der Aufbau der irakischen Verteidigung. In der Frontlinie hat Irak ein tief gestaffeltes System von Wällen, Gräben, Minenfeldern und Bunkern angelegt. Panzer sind eingegraben als Verteidigungsgeschütze. Im Hinterland eine mobile Eingreifreserve und weitreichende Artillerie. Im Norden Kuwaits und Südosten Iraks die rund 120.000 Mann der Republikanergarde und weitere Einheiten als bewegliche, über größere Entfernung zu verwendende Reserve. An der südlichen Grenze Kuwaits mit Saudi-Arabien von Osten nach West das US-Marinekorps, daneben multinationale Einheiten, Briten, Franzosen, aber auch Saudis und Kataris, Syrer und Ägypter. Daneben das 7. US-Korps mit Panzerdivisionen und infanteriestarken gepanzerten Verbänden. Weiter im Westen an der irakischen Grenze das 18. US-Korps mit leichten Verbänden, darunter Fallschirmjägern und Luftlandedivisionen. Drei vorrangige Ziele hat eine Landoffensive. Den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, eigene Verluste gering zu halten, wirtschaftliche Schäden zu vermeiden bzw. eine ökologische Katastrophe zu verhindern. Dies erfordert in erster Linie Geschwindigkeit. Ist ein Angriff nicht in wenigen Tagen erfolgreich, droht ein verlustreicher Stellungskrieg. Die am stärksten mit Panzern ausgerüsteten Verbände stehen im Osten und am westlichen Zipfel Kuwait. Hier wurde auch in den letzten Tagen bei Manövern beobachtet, wie die Angreifer tiefe Gräben und Minenfelder schnell überwinden wollen, indem riesige Bündel zusammengebundene Rohre in die Gräben gewalzt werden, indem tieffliegende Spezialraketen auf Minenfelder geschossen werden, die einen peitschenden Schweif kleiner Sprengkörper hinter sich herziehen und breite Gassen in die Minenfelder sprengen. Von See aus bereiten US Marines eine amphibische Landung vor. Die riesigen US-Schlachtschiffe haben damit begonnen, sich auf Positionen einzuschießen. Die Masse der modernsten US-Tanks fährt jedoch an der westlichen Grenze Kuwaits mit Irak. Es ist wahrscheinlich, dass sie durch Irak hindurch den Westen Kuwaits angreifen sollen. Ihr Ziel, die Frontlinie von den beweglichen Republikanergarden zu trennen, diese damit auch aus ihren Bunkern zu zwingen. Im Freien aber sind sie wegen der alliierten Luftüberlegenheit außerordentlich bedroht. Gleichzeitig, dies alles sind Annahmen aufgrund der bekannten Fakten und der Infrastruktur Kuwaits. Natürlich kennt kein Außenstehender Strategie und Taktik der Alliierten. Gleichzeitig müssen die Verbündeten versuchen, die wichtigsten Wirtschaftsanlagen Kuwaits zu sichern, um Schaden gering zu halten, aber auch um eine ökologische Katastrophe zu vermeiden. Saddam Hussein hat angedroht, die 360 Ölquellen Kuwaits in die Luft zu sprengen. Vor allem sie werden mit einiger Sicherheit zu den Zielen paralleler Luftlandeoperationen gehören. Es ist keineswegs militärisch notwendig, auf der ganzen Breite die irakischen Verteidigungsstellungen anzugreifen, mit dem unbedingten Ziel, sie auch zu überrennen. Gleichzeitig mit dem Vorrücken der Panzer werden die Alliierten versuchen, die Bombardements aus der Luft noch einmal sogar zu verstärken, um mobile irakische Verbände festzuhalten. Dann aber dürfte auch die Artillerie ein Hauptziel sein, weil sie in dieser Lage wahrscheinlich Giftgas verschießt, weil man aus dem Krieg mit Iran weiß, dass die irakische Artillerie ganze Zonen genau vermessen hat, um bei einem sogar gewollten Durchbruch von Panzern ihr Feuer zu konzentrieren. In Susangerd hat man damit im Januar 1981 auf einen Schlag fast ein Viertel der gesamten Panzer Irans vernichtet. Diesen Trick jedenfalls kennt man. Irak kann auch den Bodenkrieg militärisch nicht gewinnen. Die Frage ist nur, wie viele tausend Menschenleben er kosten wird auf beiden Seiten. Willi Stoll zu den Vorbereitungen auf die Bodenoffensive im Golfkrieg. Kann man bisher zusammenfassen, was den heutigen Tag angeht? Und in der Tat, Sie haben es gesagt, nach anderthalb Jahren Prozessdauer haben die Plädoyers nun endlich heute begonnen. Der federführende Staatsanwalt Hans-Christian Gutjahr hat heute Morgen sein Plädoyer angefangen. Allerdings zum jetzigen Zeitpunkt ist er noch nicht mal bei der Hälfte seines Plädoyers. Das heißt, das Strafmaß, was er letzten Endes fordern wird, kann man jetzt noch nicht absehen. Wir rechnen hier in Essen damit, dass das erst gegen 17 Uhr der Fall sein wird. Bisher hat er auf jeden Fall versucht, die Kriminalgeschichte noch einmal aufzurollen, die wir ja alle kennen, die wir ja zum Teil am Fernsehschirm miterlebt haben. Sie haben es gesagt, die Gladbecker Geiselgangster. Wir dürfen daran erinnern, am 16.08.1988 hat dieses verhängnisvolle Drama begonnen in einer Bank in Gladbeck. Und es hat dann fast zwei Tage lang, ich glaube, das kann man so sagen, die Republik in Atem gehalten. Die traurige Bilanz, eine erschossene Geisel in Bremen. Und bei der Befreiung auf der Autobahn bei Siegburg nachher ist eine weitere Geisel ums Leben gekommen. Wie das Verfahren hier gezeigt hat, kamen die Schüsse wohl aus dem Revolver des einen Gangsters von Hans-Jürgen Rösner. Der Staatsanwalt wird damit sicherlich auch den Mord ganz klar zurechnen können, genauso wie der andere Mord, der passiert ist in Bremen. Dort hat ja Dieter Degowski einen jungen Italiener erschossen. Auch dieser Mord wird eindeutig zuzurechnen sein. Die einzige spannende Frage, die vielleicht auftaucht, ist, inwieweit die Gutachten der Psychologen und Gutachter, die hier waren, möglicherweise eine verminderte Schuldfähigkeit bei Herrn Degowski erkennen geben. Aber bitte, das wird das weitere Plädoyer noch ergeben. Sie haben gesagt, Strafmaß kann man nicht absehen, was der Staatsanwalt fordern wird. Wird denn darüber spekuliert? Doch ganz sicher. Ganz sicher kann man sagen, dass beide lebenslänglich bekommen werden. Die Frage ist, beziehungsweise was heißt bekommen werden, dass es gefordert werden wird. Die Frage wird allenfalls sein, inwieweit bei Dieter Degowski die verminderte Schuldfähigkeit, die einige Gutachter ihm attestiert haben, inwieweit die vielleicht dazu führen, dass er anschließend nicht in Sicherungsverwahrung kommt, was man bei Hans-Jürgen Rösner wohl vermuten darf. Ganz kurz noch zum Schluss, wie sieht der weitere Zeitplan aus? Wann ist mit dem endgültigen Urteil zu rechnen? Das hängt jetzt davon ab, wie die anderen Plädoyers fortgehen. Ich habe gesagt, heute wird der ganze Tag gebraucht für die Staatsanwaltschaft und dann werden die Verteidiger plädieren in der nächsten Woche. Also meine Prognose ist, dass es noch 3 bis 4 Wochen dauern wird, bis wir dann endgültig zum Urteil kommen. Jürgen zur Heide war das aus Essen, Plädoyer des Staatsanwaltes im Gladbecker Geiselgangsterprozess. Und anderen Großstädten des Irak sind erneut Bomben und Marschflugkörper eingeschlagen. Westliche Journalisten, die aus Bagdad unter Aufsicht des irakischen Informationsministeriums berichten, meldeten die Zerstörung einer der 8 Brücken über den Tigris. Die Korrespondenten bestätigten, dass entgegen der amerikanischen Darstellung auch Wohngebiete in Bagdad sowie in einigen Provinzstädten durch die alliierten Luftangriffe zerstört worden seien. Der Kommandeur der französischen Truppen in Saudi-Arabien erklärte unterdessen, das seit Tagen anhaltende Bombardement habe die Kampfkraft der Republikanergarde, der Eliteeinheiten der irakischen Armee, um etwa 30% vermindert. Die rund 150.000 Mann zählende Garde wird bei einem eventuellen Bodenkrieg eine Schlüsselrolle spielen, da Saddam Hussein sie als das Bollwerk seiner Streitkräfte betrachtet und sie dementsprechend einsetzt. Westliche Kriegsberichterstatter weisen jedoch darauf hin, dass der Irak in extensiver Weise Panzer- und Raketenattrappen dazu benutzt, um die Alliierten über den Erfolg ihrer Operationen zu täuschen. Wie dem auch sei, es bleibt zu bemerken, dass infolge der Militärzensur auf Seiten der beiden Kriegsparteien eine verlässliche Beurteilung der tatsächlichen Lage in den Kampfgebieten unmöglich ist. Gut informierte politische Kreise in der Region halten es für unwahrscheinlich, dass Saddam in die Knie geht und einen Verzicht auf Kuwait ausspricht, solange er davon ausgehen muss, selbst ein Ziel der Amerikaner zu sein. Das weiß auch der iranische Staatspräsident, der anders als die Medien wohl weislich nicht von einem Friedensplan, sondern nur von Ideen gesprochen hat, die in Teheran entwickelt worden seien, um dem Blutvergießen am Golf ein Ende zu bereiten. Wenn es stimmt, was die Tageszeitung Kuwait International in London schreibt, dann wird deutlich, worauf der Iran mit dieser breit in die Öffentlichkeit getragenen Initiative abzielt. Angeblich, so heißt es in dem Blatt, soll Saddam Hussein erklären, er beuge sich dem Appell des geistlichen Oberhauptes des Iran, Ayatollah Khamenei, der in seiner Eigenschaft als Führer der islamischen Nation dazu auffordere, Kuwait zu räumen. Ist dies erst einmal geschehen, dann würde die spirituelle und politische Spitze der iranischen Mullahs nach Bagdad reisen, um von dort aus einen Aufruf an die USA zu richten, den Krieg zu beenden. Mit anderen Worten, der Iran bringt hier seinen Anspruch als Führungsmacht der islamischen Welt ins Spiel und unterstreicht gleichzeitig sein Bemühen, sich für das Wohl der schiitischen Brüder und Schwestern im Irak einzusetzen, denen weiteres Kriegselend erspart werden soll. Der Krieg am Golf wird, wie wohl jede militärische Auseinandersetzung, begleitet von heftigen Propagandaschlachten. Propaganda versucht, die Einstellung großer Menschenmengen zu beeinflussen, und zwar in umstrittenen Fragen, in denen sich eine bestimmte Gruppe engagiert hat. So definierte der Publizistikwissenschaftler Leswell den Begriff der Propaganda bereits im Jahre 1927. Seither hat sich nicht viel geändert, wie gerade die irakische Propagandamaschine fast jeden Tag aufs Neue beweist. Ein Thema schiebt sich bei ihr allerdings immer deutlicher in den Vordergrund, nämlich der Heilige Krieg. Ein schillernder Begriff, dem auf Seiten der Alliierten jener des gerechten oder gerechtfertigten Krieges gegenübersteht. Willi Steul hat beide Schlüsselbegriffe in der aktuellen Auseinandersetzung analysiert. Die Propaganda von Radio Bagdad übernimmt immer mehr religiöse Begriffe. Saddam Hussein, der aus der Baath-Bewegung kommt, der von einem arabischen Christen begründeten arabisch-nationalistischen Partei, der islamische Geistliche foltern und ermorden ließ, Saddam Hussein bewegt die islamischen Massen mit seinem Dschihad, dem heiligen Krieg gegen die Ungläubigen. Auf der anderen Seite, Präsident Bush hat als erster vom gerechten Krieg gesprochen. Ein theologisches Konzept, diskutiert vom heiligen Augustinus, seinem theologischen Nachfolger, dem heiligen Thomas von Aquin. Die USA sind vom staatsphilosophischen Fundament, ja vom ausdrücklichen Gründungsgedanken her, ein laizistischer Staat. In der Wurzel aber, seit den Gründervätern der Mayflower und in der heutigen Realität, ein zutiefst gläubiges, religiöses Land. Keine patriotische Rede des Präsidenten ohne den Schlusssatz God bless America, Gott schütze Amerika. Am vergangenen Sonntag wurde ein Tag des Gebetes ausgerufen aus Anlass des Golfkrieges. Und, um es nur am Rande zu erwähnen, Golfpartner Frankreich trägt seit dem Mittelalter den schönen Titel »Die älteste Tochter der Kirche«. Italien ist ein Land, in dem der Katholizismus im besten Sinne des Wortes Folklore ist. Die Feinheiten sind dem einfachen Moslem unbekannt. Der gebildete, zum Beispiel Ägypter der Mittelklasse, aber sieht das wohl. Dschihad und gerechter Krieg. Die Konzepte der zwei Kulturkreise sind beileibe nicht dieselben. Aber Dschihad ist nicht mit dem Totschlagsargument vom religiösen Fanatismus zu belegen. Dschihad ist ein außergewöhnlich umfassendes Konzept, nicht nur blind aggressiv wie von Saddam Hussein missbraucht. Es ist zunächst ein sehr individualistisches Prinzip. Appell an den Einzelnen, sich um den von Gott vorgeschriebenen Weg zu bemühen. Dschihad ist dann kollektive Verteidigung der Religion, der Lebensweise. Im Koran wird dazu aufgefordert, erschlagt sie, wo ihr sie trefft. Gemeint aber waren die animistischen Gegner der jungen Religion damals im 7. Jahrhundert in Mekka, das gegen den nach Medina geflüchteten Mohammed Truppen schickte. Es gibt aber auch das offensive Konzept. Die Welt ist geteilt in Darul Islam, das Gebiet der Gläubigen, und Darul Harb, das Land der Ungläubigen. Ein feindlicher Gegensatz, auch der als Auftrag im Koran, auf den haben sich alle islamischen Aggressoren berufen. Für Strenggläubige dürfte sogar das liberale Kuwait zum Gebiet des Unglaubens gehört haben, wäre es nicht der noch ungläubigere Saddam gewesen, der es überfiel. Das gesamte Konzept des heiligen Krieges, des Dschihad, ist jedoch so breit, dass sich sowohl Saddam Hussein als auch seine islamischen Gegner darauf berufen. Der irakische Diktator aber nur mit größten Schwierigkeiten. Erst mit dem alliierten Angriff kann er mit Mühe einen Verteidigungscharakter seines Dschihad reklamieren. In einem ganz wesentlichen Punkt unterscheidet sich der europäische Gedanke des gerechten Krieges vom Dschihad. Er schließt Angriffskriege aus, er schließt Kreuzzüge aus, er betont die Verhältnismäßigkeit der anzuwendenden Mittel. Auch nach Thomas von Aquin ist Krieg grundsätzlich verdammenswert und nur als letztes Mittel erlaubt, wenn nur Gewalt der Gewalt des injustus aggressor, des ungerechten Angreifers begegnen kann und der Verzicht auf Gewalt Schlimmeres zur Folge hätte. Dann allerdings ist Gewalt sogar Pflicht. Es ist zumindest bemerkenswert, dass die Begründungen für diesen Krieg, von den UN-Resolutionen bis zu den Äußerungen des US-Präsidenten, aber auch bis zu den kritischen Bemerkungen des UN-Generalsekretärs de Cuellar, exakt diesem europäischen und letztlich theologischen Konzept folgen. Und wie andererseits Saddam Hussein, der für die Besetzung Kuwaits keinerlei ethische und moralische Begründung anzuführen vermag, seine ideologische Zuflucht im Islam sucht, die aber nur in Teilen des Dschihad-Konzepts finden kann, konstruiert, die angesehenen islamischen Theologen stehen sämtliche gegen ihn. Was auch immer aus diesem Krieg politisch entsteht, er kann wieder den Blick dafür schärfen, dass platte politische Lösungen ausgeschlossen sind und zu den politischen und sozialen Problemen der Region völlig unterschiedliche, prinzipiell aber gleichberechtigte Wertekonzepte hinzukommen, Orient und Okzident. Besonnene muslimische Gesprächspartner aber haben bereits jetzt die eine Furcht, dass ihre Religion und ihre Kultur in Europa und den USA immer stärker zum Feindbild werden. Weil auch wahllos alle ihre Konzepte gebrauchen. Von Dschihad spricht der absolut nichtgläubige, steinewerfende palästinensische Junge im Gazastreifen, der Massenmörder Saddam, der missionarische iranische Schiit und der afghanische Mujahid. Wobei aber Recht und Unrecht auch im Islam auseinanderzuhalten sind. Am Heiligen Krieg Bagdads beteiligt sich auch die PLO. Sie versucht seit Tagen, eine zweite Front im Südlibanon zu eröffnen. Die Vergeltungsaktionen Israels sind entsprechend. Peter Philipp in Jerusalem, besteht die Gefahr, dass sich die Kämpfe im Südlibanon ausweiten, zumal ja auch die anrückende libanesische Armee darin verwickelt werden könnte? Ja, diese Gefahr besteht, wenn auch nicht eine Gefahr besteht, dass die libanesische Armee mit den Israelis aneinander geraten könnte, aber die libanesischen Truppen, die heute in den Süden geschickt wurden und deren Stationierung morgen und in den nächsten Tagen fortgesetzt werden soll, die könnten mit der PLO aneinander geraten, denn die PLO gefährdet dort im Süden das delikate Gleichgewicht, das Präsident Rawi mit Duldung der Syrer oder sogar mit Unterstützung der Syrer herstellen will. Die PLO droht, diese Gegend wieder in eine Situation zurückzubringen, die vor Jahren zum israelischen Einmarsch geführt hatte. Und alle, sowohl die Zentralregierung, so schwach sie auch sein mag, als auch die Vertreter der Schiiten und die Syrer alle versuchen jetzt die PLO zu drängen, ihre Angriffe auf die Sicherheitszone und auf die Israelis einzustellen. Aber es fliegen immer wieder Katyusha-Raketen und die Israelis haben erklärt, sie werden sich wehren, sie werden zurückschießen. Es gab bereits Luftangriffe, es gab Artilleriebeschuss und die Israelis werden neue Angriffe mit Katyusha sicher ähnlich beantworten. Herr Philipp, Frau Süssmuth hat während ihres heute beendeten Besuchs in Israel gesagt, die PLO habe sich als Gesprächspartner im arabisch-israelischen Konflikt selbst disqualifiziert, komme dafür überhaupt nicht mehr in Frage. Darüber dürfte man doch recht zufrieden sein in Jerusalem. Ja, man ist sicher zufrieden darüber und das ist nämlich hier auch in Israel der Eindruck, den man seinen Besuchern weitervermitteln will. Es ist aber nicht nur eine israelische Erfindung. Heute hat zum Beispiel der amerikanische Außenminister Baker vor dem Repräsentantenhaus gesprochen und er wurde gefragt, ob die PLO denn heute überhaupt noch als Verhandlungspartner in Frage komme. Und Baker hat da sogar gesagt, die PLO kam auch vorher schon nicht als Verhandlungspartner in Frage. Die Amerikaner gehen also noch einen Schritt weiter, aber allgemein ist man in Israel und ist man unter den Amerikanern jetzt der Meinung, dass die PLO sich jetzt durch ihre Sympathie zu Saddam Hussein wirklich aus dem Spiel katapultiert hat. Besten Dank, Peter Philipp in Jerusalem. Wir bleiben beim Besuch der Bundestagsdelegation unter Leitung von Frau Süssmuth. Die Delegation kam heute Abend nach Deutschland zurück. Ute Flögel fragte die Bundestagspräsidentin nach der Bilanz dieser Reise. Frau Süssmuth, kehren Sie mit besseren Gefühlen aus Israel zurück, als Sie hingeflogen sind. Konnten Sie die durch die Umstände im Golfkrieg stark beschädigten deutsch-israelischen Beziehungen aus Ihrem Tief herausholen? Ich kehre in der Tat mit besseren Gefühlen zurück, als ich den ersten Tag in Israel erlebt habe. Aber es wird geraume Zeit in Anspruch nehmen, um die beschädigten Beziehungen von ihren Beschädigungen zu entlasten. Denn es genügt nicht ein einmaliger Besuch. Darin konnte aufgeklärt werden, konnte zugehört werden. Aber in welchem Maße sich die Israelis auf uns verlassen können, wie wir umgehen mit den Maßnahmen zur Bestrafung derjenigen, die an chemischen Waffen beteiligt sind, dies alles braucht längere Zeit, um wieder in Ordnung zu kommen. Zufrieden bin ich, dass doch gerade die Knesset-Abgeordneten mit ihren offenen und klaren Gesprächen, ihren kritischen Fragen durch uns überzeugt werden konnten, dass es erstens nicht die Deutschen, nicht die deutsche Wirtschaft ist, sondern dass entgegen all dem, was sie aus Friedensdemonstrationen gelesen haben, was sie gehört haben von Neonazis, die Situation in Deutschland eine ist, die von großer Solidarität zu Israel getragen ist. In Tel Aviv haben Sie heute Vormittag die vor 2 Jahren gegründete Einrichtung Amcha besucht, die den Überlebenden des Holocaust und der nachfolgenden Generation psychologische Unterstützung anbietet. Die Annahme, dass im gegenwärtigen Golfkrieg von Irak aus Giftgas gegen Israel eingesetzt wird, das mit deutscher Unterstützung hergestellt wurde, hat besonders bei den Mitgliedern dieser Organisation traumatische Ängste wiedererweckt. Wie kann Deutschland darauf reagieren? Zunächst ist es einmal wichtig, dass Deutschland sich vorstellt, was bei Menschen passiert, die den Holocaust erlebt und überlebt haben, wenn Giftgas auf sie gerichtet ist, wenn sie Giftgasmasken anlegen sollen, in verdichtete und abgedichtete Räume gehen. Die entscheidende Aufgabe neben der Beseitigung der durch die chemische Waffenbeteiligung entstandenen Schäden ist, diesen Menschen seelische Hilfe zu leisten. Und deswegen hoffe ich, dass heute gerade die Hilfe für Amcha in trockene Tücher kommt und fest geschlossen wird. Denn seit Ausbruch des Krieges in Israel, seit dem Überfall des Iraks auf Israel, hat sich die Zahl der Hilfesuchenden verdoppelt. Und dies sind im Durchschnitt Menschen über 60, aber es sind auch Angehörige der jüngeren Generation, in denen die Kindheitserlebnisse traumatisch zum Durchbruch kommen. Wir haben heute in Tel Aviv die Trümmer von Wohnhäusern gesehen, die durch herabfallende Teile abgefangener Skud-Raketen zerstört wurden. Sie wurden auf der Straße von Leuten angesprochen, die ihre Wohnungen bei den starken Einschlägen am 21. und 25. Januar verloren haben. Es sollen insgesamt 2.100 Wohneinheiten betroffen sein. Wie haben die Geschädigten auf ihren Besuch reagiert und was erwarten Sie von Deutschland? Die Geschädigten haben entgegen meinen Erwartungen nicht verbittert reagiert, sondern weit mehr betroffen und zu meinem Verwundern sehr gelassen und diszipliniert. Zwar noch aufgewühlt, aber entschlossen, so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Sie haben selbst nicht mal um Hilfe nachgefragt. Und ich denke, es ist noch umso beschämender, wenn die Betroffenen mit Verletzten, in diesem Fall war es auch ein Angehöriger, dessen Partner unter den